Erster Abraham war sehr alt. Gott hatte ihm viel Gutes gegeben. Zweiter Abraham sagte zu seinem Diener, lege deine Hand unter meinen Schenkel. Dritter, du musst mir schwören bei Gott. Du sollst keine Frau für meinen Sohn Isaak nehmen. Sie soll nicht von den Kanaanitern sein. Vierter, du sollst in mein Heimatland gehen. Dort sollst du eine Frau für Isaak finden. Sie soll aus meiner Familie sein. Fünfter, der Diener fragte, was, wenn die Frau nicht mit mir kommen will? Soll ich Isaak dann in das alte Land zurückbringen? Sechster Abraham sagte, nein. Bringe meinen Sohn nicht dorthin zurück. Siebter, Gott hat mich aus meinem Land geführt. Er hat mir versprochen, ich gebe dieses Land deinen Kindern. Gott wird seinen Engel senden. Er wird dir helfen, eine Frau für Isaak zu finden. Achter, wenn die Frau nicht mit dir gehen will, bist du frei von deinem Schwur. Aber bringe meinen Sohn niemals dorthin zurück. Neunter, der Diener legte seine Hand unter Abrahams Schenkel. Er schwor ihm, wie Abraham es wollte. Zehnter, der Diener nahm 10 Kamele. Er nahm auch viele schöne Geschenke mit. Er reiste nach Mesopotamien, zur Stadt Nahors. Elfter, er ließ die Kamele vor der Stadt am Brunnen warten. Es war Abend. Dann kamen die Frauen, um Wasser zu holen. Zwölfter, er betete, Gott Abrahams. Hilf mir heute. Sei gut zu meinem Herrn Abraham. Dreizehnter, ich stehe hier am Brunnen. Die jungen Frauen der Stadt kommen, um Wasser zu holen. Vierzehnter, wenn ein Mädchen kommt und ich sage, gib mir Wasser aus deinem Krug. Und sie antwortet, trink, und ich gebe auch deinen Kamelen Wasser. Dann weiß ich, sie ist die Richtige für Isaak. Dann weiß ich, dass du gut zu meinem Herrn bist. Fünfzehnter, er hatte noch nicht fertig gesprochen. Da kam Rebekka. Sie trug einen Krug auf der Schulter. Sie war die Tochter von Betuel. Betuel war der Sohn von Milka und Nahor, Abrahams Bruder. Sechzehnter, das Mädchen war sehr schön. Sie war noch nicht verheiratet. Sie ging zum Brunnen hinunter. Sie füllte ihren Krug mit Wasser und kam wieder herauf. Siebzehnter, der Diener lief zu ihr. Er sagte, bitte, gib mir etwas Wasser aus deinem Krug. Achtzehnter, sie sagte, trink, Herr. Schnell nahm sie den Krug. Sie gab ihm Wasser zu trinken. Neunzehnter, als er genug getrunken hatte, sagte sie, ich hole auch Wasser für deine Kamele. Sie sollen genug trinken. Zwanzigster, schnell goss sie das Wasser in die Tränke. Sie lief wieder zum Brunnen. Sie holte Wasser für alle Kamele. Einundzwanzigster, der Mann sah ihr still zu. Er war erstaunt. Er wollte wissen, ob Gott ihm geholfen hatte. 22. Die Kamele hatten genug getrunken. Der Mann nahm einen goldenen Nasenring. Er wog einen halben Schekel. Er nahm auch 2 goldene Armbänder. Sie wogen 10 Schekel. 23. Er fragte, wessen Tochter bist du? Sag es mir. Habt ihr Platz in eurem Haus, damit wir dort schlafen können? 24. Sie sagte, ich bin die Tochter von Betuel. Er ist der Sohn von Milka und Nahor. 25. Sie sagte auch, wir haben viel Stroh und Futter. Wir haben auch Platz zum Schlafen. 26. Der Mann verneigte sich. Er dankte Gott. 27. Er sagte, gelobt sei Gott, der Gott meines Herrn Abraham. Er war sehr gut und treu zu meinem Herrn. Gott hat mich zum Haus der Familie meines Herrn geführt. 28. Das Mädchen lief nach Hause. Sie erzählte ihrer Mutter alles, was passiert war. 29. Rebekka hatte einen Bruder. Er hieß Laban. Laban lief schnell zum Mann am Brunnen. 30. Laban sah den Ring und die Armbänder an Rebekkas Armen. Er hörte, was der Mann gesagt hatte. Dann ging er zu dem Mann. Der Mann stand noch bei den Kamelen am Brunnen. 31. Laban sagte, komm herein, du Gesegneter Gottes. Warum stehst du draußen? 32. Er führte den Mann ins Haus. Er nahm die Zäume von den Kamelen. Er gab den Kamelen Stroh und Futter. Er brachte Wasser, damit der Mann und seine Leute ihre Füße waschen konnten. 33. Mann gab ihm Essen. Aber er sagte, ich esse nicht, bevor ich meine Geschichte erzählt habe. Laban sagte, dann erzähl. 34. Er sagte, ich bin Abrahams Diener. 35. Gott hat meinen Herrn Abraham sehr gesegnet. Er ist sehr reich. Er hat Schafe, Rinder, Silber, Gold, Diener, Dienerinnen, Kamele und Esel. 36. Abrahams Frau Sarah bekam einen Sohn. Sie war schon sehr alt. Abraham gab seinem Sohn alles, was er hatte. 37. Mein Herr sagte zu mir und ließ mich schwören, du sollst keine Frau für meinen Sohn nehmen. Sie soll nicht von den Kanaanitern sein. 38. Du sollst zu meiner Familie gehen. Dort sollst du eine Frau für meinen Sohn finden. 39. Ich fragte meinen Herrn, was, wenn die Frau nicht mit mir kommen will? 40. Er sagte zu mir, Gott, dem ich diene, wird seinen Engel mit dir senden. Er wird dir helfen. Du wirst eine Frau für meinen Sohn finden. Sie wird aus meiner Familie sein. 41. Wenn du zu meiner Familie gehst und sie dir keine Frau geben, dann bist du frei von deinem Schwur. 42. Heute kam ich zum Brunnen. Ich betete, Gott Abrahams. Wenn du mir auf diesem Weg helfen willst, dann soll, 43. das Mädchen, das Wasser holen kommt, und zu dem ich sage, gib mir bitte etwas Wasser aus deinem Krug. 44. und das dann antwortet, trink, und ich gebe auch deinen Kamelen Wasser, sie soll die Frau sein, die Gott für Isaak bestimmt hat. 45. Ich hatte das gerade gedacht. Da kam Rebekka. Sie trug einen Krug auf der Schulter. Sie ging zum Brunnen und holte Wasser. Ich sagte zu ihr, gib mir zu trinken. 46. Sie nahm schnell ihren Krug herunter. Sie sagte, trink. Und ich gebe auch deinen Kamelen Wasser. Ich trank. Dann gab sie den Kamelen Wasser. 47. Ich fragte sie, wessen Tochter bist du? Sie antwortete, ich bin die Tochter von Betuel. Er ist der Sohn von Nahor und Milka. Dann gab ich ihr den Nasenring und die Armbänder. 48. Ich verneigte mich und dankte Gott. Ich lobte Gott, den Gott Abrahams. Er hatte mich zum richtigen Weg geführt. Ich sollte die Tochter von Abrahams Bruder für seinen Sohn finden. 49. Wenn ihr meinem Herrn Gutes tun wollt, sagt es mir. Wenn nicht, sagt es mir auch. Dann weiß ich, was ich tun soll. 50. Laban und Betuel antworteten, das kommt von Gott. Wir können nichts dazu sagen, weder ja noch nein. 51. Rebekka kann mit dir gehen. Nimm sie mit. Sie soll die Frau von Abrahams Sohn werden, wie Gott es gesagt hat. 52. Als Abrahams Diener das hörte, verneigte er sich tief vor Gott. 53. Der Diener holte Gold, Silber und Kleider hervor. Er schenkte sie Rebekka. Ihrem Bruder und ihrer Mutter gab er auch schöne Geschenke. 54. Sie aßen und tranken. Der Diener und seine Männer blieben über Nacht. Am nächsten Morgen standen sie auf. Der Diener sagte, lasst mich zu meinem Herrn zurückgehen. 55. Ihr Bruder und ihre Mutter sagten, lasst das Mädchen noch ein paar Tage bei uns bleiben. Vielleicht 10 Tage. Dann kann sie gehen. 56. Er sagte, haltet mich nicht auf. Gott hat mir auf meiner Reise geholfen. Lasst mich gehen, damit ich zu meinem Herrn zurückkehre. 57. Sie sagten, wir rufen das Mädchen. Wir fragen sie selbst Rasse 58. Sie riefen Rebekka. Sie fragten sie, willst du mit diesem Mann gehen? Sie antwortete, ja, ich will. 59. Sie ließen Rebekka gehen. Ihre Amme ging mit ihr. Abrahams Diener und seine Leute gingen auch mit. 60. Sie segneten Rebekka. Sie sagten, liebe Schwester, werde Mutter von vielen, vielen Menschen. Mögen deine Kinder stark sein und ihre Feinde besiegen. 61. Rebekka und ihre Dienerinnen machten sich bereit. Sie setzten sich auf die Kamele. Sie folgten dem Mann. Der Diener nahm Rebekka mit und reiste weg. 62. Isaak kam vom Brunnen Lahairoi. Er wohnte im Süden des Landes. 63. Eines Abends ging Isaak aufs Feld, um zu beten. Er sah Kamele kommen. 64. Rebekka sah Isaak. Sie sprang schnell vom Kamel. 65. Sie fragte den Diener, wer ist der Mann auf dem Feld? Der Diener sagte, das ist mein Herr. Dann nahm sie ihren Schleier und bedeckte sich. 66. Der Diener erzählte Isaak alles, was er getan hatte. 67. Isaak führte Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah. Er nahm Rebekka zur Frau. Er liebte sie sehr. So war Isaak nicht mehr so traurig wegen seiner Mutter.